WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht auch heute und ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Vera und Vera ist 66. Guten Morgen, Vera. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Ja. Um was geht's bei dir, Vera? Es geht um eine telefonische Liebe. Und mein Mann ist verstorben und die haben immer miteinander 30 Jahre telefoniert. Ja. Die haben sich damals in der Reha kennengelernt. Und dann habe ich mitgeteilt, dass mein Mann gestorben ist. Und hat er gefragt, ob er mich weiter anrufen dürfte, habe ich ja gesagt, wollte in Kontakt bleiben. Und durch die ganze Zeit jetzt haben wir uns verliebt. Er möchte gerne zu mir kommen oder ich zu ihm. Wir wollten zusammen eine Reise machen. Wir hatten schon Pläne gemacht. Mhm. Nochmal kurz zur Klärung. Das war also ein alter Telefonfreund von deinem verstorbenen Mann. Ja. 30 Jahre lang? Ja. Dann ist er aber damals früh in eine Reha gekommen, dein Mann. Ja, ist er auch. Ist er auch. Ja, oder vielleicht vertue ich mich um ein paar Jahre. Naja, aber auf jeden Fall eine lange Zeit. Ja. Ja. Wie kam es denn, wenn man so lange miteinander telefoniert, dass ihr euch nie mal getroffen habt, die Familien zum Beispiel? Nee. Warum nicht? Ja, weil das so eine weite Entfernung ist. Wie weit denn? Ja, 350 bis 400 Kilometer ungefähr. Gut, so weit ist es ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum das nie zustande gekommen ist. Also auf jeden Fall haben die Männer jahrzehntelang miteinander telefoniert. Genau, und weil jetzt die haben sie früher, in der Reha sind sie jeden Tag miteinander spazieren gegangen und haben sie gut kennengelernt und die haben sie immer gut verstanden. Und der hat keine Frau? Doch, der ist verheiratet. Der ist, und die Frau aber lebt noch. Die Ehe ist schon 10 Jahre kaputt und die leben in einem Haus, sie wohnt oben und er unten, aber redet nicht mit ihr, er möchte zu mir, er will mit der nichts mehr zu tun haben, aber ich habe so ein Gefühl, als wenn er das schlecht umsetzen kann. Ich weiß es auch nicht, er schiebt das jetzt auf Krankheiten, Ärzte mir alle durch und dann zum Herbst wollte er denn kommen, hat er gesagt. Wie lange telefonierst du denn jetzt schon mit ihm? Seit dem 1. November. Seit voriges Jahr mein Mann verstorben ist. Also bald jetzt ein Jahr. Ja. Aber ihr habt euch noch nicht getroffen? Nein. Hat er das mal vorgeschlagen? Ja, sicher. Der will das gerne. Er hatte schon einen Plan bei Verkehrs geholt, hier so wie er hier hinfahren kann, wie er hier hinkommen kann. Mhm. Und aber dadurch in der Zeit hat er Last mit dem Knie, mit dem Fahren und hatte noch Arzttermine, die wollte nur abwarten jetzt. Ja, aber Vera, hör mal, wenn man jemanden besuchen will, der mal gerade 350 Kilometer entfernt liegt, wohnt, da wird man doch im Laufe eines Jahres mal Zeit für finden. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich traue mir nicht alleine dahin zu gehen. Aber die Frau, die ist ja noch da. Und da müsste ich eine Wohnung nehmen. Aber wir hatten schon was geplant. Hier mein Patenkind wollte, wir wollten da ein paar Tage Urlaub machen, dass er da hinkommen konnte. Aber dann hat er gesagt, nein, er hätte mit den Ärzteterminen so viel am Kopf. Und Könnte sein, dass der Knabe das einfach ein bisschen hinauszögern will. Ja, da denke ich auch manchmal. Er sagt immer, ich meine, der ist sehr überzeugend und sagt, ja, er will unbedingt, aber ich müsste mir gedulden, es wird schon. Würdest du denn sagen, oder du hast es gerade, glaube ich, auch ähnlich formuliert, dass du dich verliebt hast, richtig, in ihn am Telefon? Ja, wir beide. Ihr beide? Ja, auch. Wurde das auch schon so ausgesprochen? Ja. Das ist ja doll eigentlich. Ja, sehr, wir lieben uns sehr. Jeden Tag ruft er an und wie gern er mich hat. Und also es wird jeden Tag telefoniert. Wie lange wird jeweils telefoniert? Ach, wir haben manchmal die ganze Nacht durch telefoniert. Ja, aber umso komischer, dass... hast du das denn im Laufe der Monate immer wieder mal ja zum Gespräch gemacht, dass man sich trifft? Ja. Und ja, dann sagt er immer von, ja, das wird. Und ich müsste mir gedulden. Und da stimmt was nicht. Vera, da stimmt was nicht. Ein Jahr lang muss man sich nicht... Ja, am Anfang haben wir uns ja noch nicht so... Ja, am Anfang war ja erst nur normale Gespräche. Das hat sich erst seit seit April, so fing das an. Ja. Wann war jetzt dein letzter Anlauf, dass man sich trifft? Also wann hast du das letzte Mal vorgeschlagen? Ja, das ist noch gar nicht lange her. Und dann hat er gesagt von... ich soll mir gedulden, er hat noch zwei Arzttermine, die wollte er noch abwarten. Mhm. Und dann hat er gesagt, bis zum Herbst, der Herbst wäre noch lange, könnte er noch kommen. Weißt du eigentlich, wie er aussieht? Ja, ich habe Bilder bekommen und ich habe ihn früher mal einmal gesehen. Und gefällt er dir denn auch? Er hat von mir Bilder bekommen. Und nix, es gibt nichts einzuwenden? Nee, eigentlich nicht. Nee. Ja, jetzt ist aber allerhöchste Eisenbahn, dass ihr euch trefft. Seine Ehe ist kaputt, er sagst du? Er möchte es gerne, ich möchte es gerne. Oder glaubst du, dass er... Nee, er möchte es wirklich nicht gerne, glaube ich. Da ist irgendwas bremst da. Kann es sein, dass das doch mit seiner Frau zusammenhängt? Ja, er will sie nicht mehr. Er sagte, die Ehe ist 10 Jahre kaputt. Mhm. Aber geschieden sind sie nicht. Die reden nicht miteinander. Ja. Aber sie ist... Aber die beiden sind nicht geschieden und sie leben nicht getrennt. Ne? So habe ich es. Ja, sie eine eigene Wohnung und er eine Wohnung. Ach, in einem Haus. Ja gut, aber in einem Haus, ja. Was machen wir jetzt, Vera? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt ungeduldig, weil er sagt, ich soll noch mir gedulden und... Herbst haben wir jetzt schon bald. Ja. Und der macht jetzt keine Weltreise nach Amerika, weißt du? Ja, ich weiß. Der kann mal für ein paar Stunden, der fährt Auto. Ja. Dann kann der für ein paar Stunden kann der mal vorbeikommen bei dir. Leben J, das ist doch kein Ding. Da muss man doch nicht Arzt haben. Ja, weil es so weit ist, so weit fahren. Ach Gott, 350 Kilometer. Und wenn er es ganz bequem haben will, nimmt er sich für eine Nacht, da wo du wohnst. Wir haben ja auch geplant, dass wir eine Ferienwohnung mieten wollten und da richtig nochmal kennenzulernen. Das hat er auch vor, er möchte auch gerne. Mhm. Und wir wollten zusammen noch Reisen unternehmen. Irgendwann mal. Ja. Und wenn du jetzt nochmal den Anlauf machst und du sagst, pass mal auf, lieber so und so, ich habe großes Interesse, dich persönlich kennenzulernen. Ich komme in deine Stadt. Ich, Vera, komme in deine Stadt. Ich nehme mir ein Hotelzimmer. Und dann gehen wir schön Kaffee trinken und essen und beschnuppern uns mal. Was dann? Ja, das habe ich schon vorgeschlagen. Das will er dann auch nicht? Ja, er wollte lieber hier hinkommen. Warum eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Er sagte, hat er Angst, dass er mit dir gesehen wird in seiner Stadt? Ja, irgendwie sowas. Ich würde dem jetzt allmählich mal dem Freund die Pistole auf die Brust setzen. Irgendwas ist da komisch. Der rückt nicht richtig mit der Wahrheit raus, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich kommt er mir sehr ehrlich vor, weil ich sag schon, die waren ja befreundet mit meinem Mann und wo ich im Krankenhaus lag, hat er mich auch angerufen und wie es mir ging und so. Und wenn er hier meinen Mann angerufen hatte, dann habe ich auch schon mal ein paar Worte mit ihm gesprochen. Mhm. Ja, also immer einen guten Eindruck gemacht. Ja, eigentlich schon. Versuch dir erstmal freundlich, charmant ein bisschen Druck zu machen, indem du sagst, jetzt muss mal Butter bei die Fische. Schlag's ihm doch noch ein bisschen vehementer, aber charmant, freundlich vor, dass du das gerne wirklich erst willst und nicht nochmal bis Ende November warten möchtest oder weiß ich. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich noch mehr gedulde bis zum Herbst. Ich sag aber nicht noch 10 Jahre, habe ich ihm auch schon gesagt. Mhm. Dann mach's doch folgendermaßen. Dann sag doch, okay, dann lass uns aber auf jeden Fall jetzt schon mal einen Termin machen, einen Tag festlegen im Oktober, meinetwegen. Oder Ende Oktober. Mhm. Mal sehen, was er dann sagt. Ja. Oktober, Ende Oktober ist mitten im Herbst. Ja. Und dann hast du schon eher gepackt, wenn da schon ein Termin festgenagelt wurde. Ja, das stimmt. Das mach mal. Ja, dann muss ich erstmal so eine Ferienwohnung suchen. Also, dass du dann fährst, meinst du? Oder wollt ihr dann zusammen, wo wollt ihr die Ferienwohnung denn nehmen? Ja, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir uns noch überlegen. Ach so, gar nicht mal unbedingt in seinem Ort und in deinem Ort, nein, sondern irgendwo. Oder außerhalb, wo ich wohne. Okay. Dann, genau, der hat er ja vorgeschlagen. Ja, dann kannst du ja auch argumentieren, das müssen wir ja buchen. Also müssen, das kann man ja auch nicht von heute auf morgen machen. Nee. Also wird jetzt ein Termin festgelegt, ein Wochenende, Ende Oktober. Ihr sucht euch einen netten Ort aus, irgendwo in der Mitte vielleicht von euch beiden, und dann lernt ihr euch kennen. Ja, das möchte ich auch gerne. Und wenn er da wieder rumeiert, dann kannst du ihm sagen, pass mal auf, hier stimmt was nicht. Leg mal die Karten auf den Tisch. Da gibt es dann keine Ausrede mehr. Hm. Ja, er sagt immer mit seinem Haus, das kann er nicht verlassen. Ach, Quatsch. Unsinn. Und mit der Post. Ach, die Post. Ja. 2 Tage kann der Briefkasten mal unbeaufsichtigt sein. So viel Post kriegt er nicht. Vera, mach das mal bitte so. Ja, mach ich. Ich drücke dir die Daumen und wünsche, dass das Glück zündet zwischen euch beiden. Ja, das hoffe ich. Ich drücke die Daumen. Dankeschön. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. 0800 220 5050, Freitemennacht auch heute wieder. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch. Hier ist Mustafa, 21. Guten Morgen. Guten Morgen von mir. Hallo Mustafa. Weswegen rufst du an? Es ging vor 2 Wochen los, dass ich nach Hause kam. Und meine Mutter mich direkt quasi weitergeschickt hat ins Wohnzimmer und meinte, dass sehr dringend sei und mein Vater mit mir reden möchte, und der hat mir dann auch, also ich bin dann halt ab den Befehlen quasi gefolgt und hab dann von meinem Vater geradewegs ins Gesicht gesagt bekommen, dass ich ein Mädchen einer uns bekannten Familie nächsten Sommer heiraten soll. Du hast türkische Wurzeln, arabische Wurzeln? Marokkanische. Marokkanische Wurzeln. Genau. Bist du hier geboren in Deutschland? Du? In Deutschland geboren und aufgewachsen, ja. Ja. Ui, hast du mit sowas gerechnet? Nicht ernsthaft, nein. Aber das scheint dann ja in eurer Kultur oder in eurer Familie oder in den Familien noch Sitte zu sein, sowas. Wie meinen Sie das? Naja, das mich wundert es, dass es dich in dann doch noch überrascht, weil das machen da wahrscheinlich noch viele Familien in deiner Familie, oder? In deinem Umfeld. Also so krass habe ich es nicht mitbekommen, dass das quasi einfach etwas vorgesetzt wurde und man was dann irgendwie machen musste, also dass man gar keine Meinung mehr hatte oder gar keine Wahl mehr hatte. Wie gut kennst du diese Personen, die du heiraten sollst? Also so gut wie gar, also ich weiß, dass wir als wir noch kleine Kinder waren, dass wir miteinander gespielt haben, aber seit ich mich so einigermaßen erinnern kann, habe ich eigentlich nie was mit ihr zu tun gehabt. Also man kannte sich halt. Mhm. Aber mehr als ihren Namen und ihr Alter weiß ich jetzt auch nicht. Wie alt ist sie? Sie ist 16 Jahre alt. 16 Jahre erst. Mhm. Und wo lebt sie? Sie lebt auch hier in Deutschland. Ist aus der Nachbarschaft. Ach so, aus der Nachbarschaft sogar. Das heißt, dann ist sie dir ja schon immer wieder mal über den Weg gelaufen. Ja, also gesehen, ja, also ich sehe sie halt ab und zu. Also vom Sehen kennst du sie schon? Ja. Ja. Wie hast du da auf deinen Vater reagiert, als er das gesagt hat? Ich habe natürlich versucht, irgendwie zu sagen, dass ich das nicht möchte. Und er ist halt leicht aggressiv geworden, mit der Stimme ein bisschen höher und ist quasi ohne mich irgendwie nochmal zu Wort kommen lassen, aus der Wohnung gestürmt. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt irgendwie noch was dahinter steckt, aber... Hattest du schon mal Freundinnen, die du zu Hause vorgestellt hast? Nein, um Gottes Willen, nein. Um Gottes Willen, aber du hattest heimlich Freundinnen bestimmt. Ja, komm. Sagen wir mal so, ich nicht Freundin in dem Sinne, aber ich habe mich schon ab und zu mal für ein Mädchen aus der Klasse oder aus der Stufe vielleicht interessiert und auch getroffen. Geredet, genau. Ist auch völlig in Ordnung. Du bist 21 Jahre alt, da kann man das ja auch machen. Ja, das sieht jetzt nicht jeder so. Bitte? Das sieht leider nicht jeder so. Nee, das sieht nicht jeder so, ich weiß, ist mir schon klar. Erzähl doch noch mal ein bisschen genauer, wie dieses Arrangieren stattgefunden hat zwischen den Familien. Weißt du das? Ich weiß jetzt keine genauen Details, aber normalerweise läuft das so ab, dass die Eltern sich halt kontaktieren, also meistens die Eltern von den Jungen bei den Eltern von den Mädchen und sobald da irgendwie beide Parteien einverstanden sind, dann treffen die sich dann öfter und verhandeln irgendwas oder wie geht das? Es gibt Arten von Tributen, die man dann halt irgendwie an die andere Familie, also die Familie des Mannes an die Familie der Frau quasi übergibt. Aber ich glaube, das hat noch nicht stattgefunden bis jetzt. Erklär mal, was du damit meinst. Ja, halt Tribute im Sinne von Geld, dass man Geld halt bezahlt, eine bestimmte Ablöse. Verhandeln das dann nur die Familienoberhäupter, also die Männer, oder sind die Mütter auch dabei? Das machen eigentlich nur die Väter, aber ich glaube, bevor die sich halt quasi zusammensetzen und dann irgendwie darüber Antwort zu verhandeln, haben die nochmal Rücksprache mit ihren Frauen. Du weißt nicht, wie oft die sich getroffen haben, wegen dir und dem Mädchen? Gar nicht, nee. Gar nicht, du weißt auch... Ich weiß auch nicht, ob das Mädchen vorher gefragt wurde. Wahrscheinlich nicht. Und du weißt doch nicht, wie viel Geld da fließt oder welche Sachleistungen da hin und her geschoben werden? Gar nicht, nee. Bist du gläubiger Moslem? Ja. Ist das eigentlich mit dem Islam vereinbar, dass einfach so junge Menschen ohne ihren Willen zusammengepappt werden? Das ist ja das Ding. Eigentlich nicht. Normalerweise muss der Junge, wenn er heiraten möchte, seinen Eltern Bescheid geben und die gucken sich dann um und fragen bei den Familien an. So ist die Sitte. Genau, weil und im Koran gibt es ja halt eigentlich auch so dieses Zwang gibt es nicht. Das ist eigentlich, ich weiß auch nicht, also mein Vater hat mich eigentlich immer streng islamisch aufgezogen und von daher kann ich mir das eigentlich jetzt auch nicht so genau erklären, warum das jetzt irgendwie... Hast du mit deiner Mutter schon danach darüber geredet? Nein, nicht. Hast du Geschwister? Ich habe zwei kleine Schwestern. Wie alt sind die? Die eine ist jetzt vor kurzem 6 geworden und die andere ist mit 14. Achso, okay, dann kann man da noch nicht so ausführlich mit sprechen. Nein. Hast du denn mal überlegt, mit diesem Mädchen in Kontakt zu treten und mit der mal darüber zu sprechen? Naja, das war halt erst vor 2 Wochen, also ist noch ziemlich frisch, bis jetzt noch nicht, nein. Das wäre ja mal interessant zu hören, was sie sagt. Ich vermute mal, dass die genauso geschockt ist wie du. Und dann ist sie erst 16 Jahre alt, die hat wahrscheinlich auch noch andere Dinge vor, als in dem Alter schon zu heiraten. Also was bei ihr auch halt auch so ein bisschen, was ich mir vielleicht vorstellen kann, was halt der Grund ist, dass wir das so schnell haben wollen, ist glaube ich, weil die, sie sieht halt nicht schlecht aus. Also ich bin ja ab und zu, wenn sie eben auf der Straße über den Weg laufen, aber... Moment, ich verstehe, die sieht ziemlich gut aus, meinst du? Ja, also ich... Und die haben Angst, dass zu viele Männer dann Begehrlichkeiten haben. Genau, und wie ich das mitbekomme, sind sogar schon sehr viele Männer nachgefragt. Naja. So, Mustafa. Und jetzt du. Was willst du? Was will ich? Ich will auf jeden Fall eine eigene Wahl haben, was das angeht, weil das ist ja nicht erst das, was wieder vorüber wird. Das soll ja bis ans Ende des Lebens angehen. Das heißt, du bist... Eigentlich ist deine Meinung klar. Du möchtest dieses Mädchen nicht heiraten. Nein. Stand jetzt, nein, ich möchte überhaupt nicht heiraten, momentan. Du bist ja auch noch sehr jung, das muss ja auch wirklich noch nicht sein. Genau. Was passiert, wenn du deinem Vater sagst, wie seid ihr denn eigentlich auseinandergegangen bei dem Gespräch? Ich habe halt versucht, irgendwie klarzustellen, dass ich das nicht möchte. Und daraufhin ist er halt ein Ticken, ich will nicht sagen, dass er aggressiv geworden ist, aber er ist ein bisschen wütend geworden. Die Stimme ist hochgegangen, hast du gerade schon gesagt, aber ja. Seid ihr dann wirklich ganz im Zorn auseinandergegangen? Oder? Ja, also er ist halt quasi rausgestürmt einfach und kam dann halt auch erst spät abends wieder, als ich dann schon im Bett lag. Und seitdem haben wir auch sehr wenig miteinander geredet, also man hat sich vielleicht gegrüßt, aber... Was passiert, wenn du jetzt sagst, Papa, deine Tradition in Ehren, aber ich werde das nicht machen? Es kann sein, dass ich schon zu Hause rausgeschmissen werde. Würdest du vielleicht sogar in die Heimat geschickt werde. Wohin geschickt wirst? In die Heimat zurück. Könnte er das so einfach? Ja. Du hast noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft? Doch, die habe ich. Ja. Dann kann dich niemand nach Marokko schicken. Du bist ein erwachsener Mann. Ja, ich bin ein erwachsener Mann, aber bei uns ist es halt auch ein bisschen Tradition, dass wenn der Vater sagt, dann sollte man da nicht irgendwie großartig sich gegenstellen. Wie findest du das eigentlich, dass solche Sitten und Traditionen auch noch in Deutschland, wo das ja eigentlich überhaupt nicht gang und gäbe ist, überhaupt nicht gemacht wird, dass man das hier überhaupt noch macht und vorschlägt? Ich würde es als fehlgeschlagene Integration Bitte? Ich persönlich finde, dass es irgendwie so eine fehlgeschlagene Integration ist. Eine fehlgeschlagene Integration? Ja, dass man hier hingekommen ist. Und also ich rede jetzt von meinem Vater, dass er irgendwie jetzt nicht sich wirklich hier angepasst hat und er immer noch so lebt, wie er es in Marokko damals getan hat. Mhm. Sehe ich ganz genauso. Boah, Mustafa, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich kann das natürlich komplett nachvollziehen und bin auf deinen Steg völlig auf deiner Seite, dass du dein eigenes Leben leben willst. Und finde das auch ungeheuerlich, dass liebende Eltern Kindern das zumuten. Und verstehe aber auch deine Sorge, dass du von der Familie verstoßen wirst oder dass du noch andere Ängste hast, wenn du deinen eigenen Weg gehst. Ja. Allerdings glaube ich, dass dir gar nichts anderes übrig bleibt, als deinen eigenen Weg zu gehen. Weil sonst begehst du eine ungeheure Lüge, eine Lebenslüge. Ja, aber ich habe andererseits auch so ein bisschen Angst, dass ich den Draht zu meiner Familie anfange. Verstehe. Ausgeschlossen bin, ne? Verstehe. Aber was ist der Preis? Der Preis ist, dass du ein Mädchen heiratest. Hallo? Ja. Ah, da war gerade eine Störung in der Leitung. Der Preis ist, dass du ein Mädchen heiratest, das du überhaupt nicht liebst. Ich finde, das ist eine Lüge vor Gott. Wollen wir es mal religiös sehen? Ich finde es eigentlich sogar eine Schande. In der Meinung bin ich auch. Ja. Also? Kennen Sie sich mit dem Islam aus? Ein wenig. Wie bitte? Ein wenig. Ein wenig, okay. Deshalb glaube ich, ich sage das nicht leichtfertig, weil ich weiß, was das für dich bedeutet oder für euch junge Leute, die ihr zwischen den Kulturen so hängt. Ich finde, du musst deinen Weg gehen, wenn er auch noch so schwer ist. Hättest du denn vielleicht Gehör bei deiner Mutter noch eher, wenn du mit ihr sprichst? Versteht sie dich eher? Ich meine, das Ding ist, selbst wenn sie mich versteht, sie hat ja quasi keine Macht oder keinen hohen Stellenwert, sage ich mal jetzt. Sie könnte nicht auf den Vater einwirken? Nein. Hast du mit Freunden darüber gesprochen schon? Nein, mit Freunden nicht, aber ich habe immer wieder mit dem Gedanken gespielt, vielleicht meinen Cousin zu kontaktieren und darauf anzusprechen. Ich kann es dir nur so sagen, wie mein Herz das auch sagt. Und wenn du mein Freund, mein Bruder oder dein Verwandter wärst, würde ich dir das genauso sagen. Geh deinen eigenen Weg. Und wenn er auch noch so beschwerlich ist zu gehen, auch wenn die Familie sich vielleicht von dir abwendet, geh den Weg der Ehrlichkeit. Man muss, aber ich weiß es nicht, also ganz an sich alleingestellt zu sein und ich meine, Freunde haben jetzt auch nicht wirklich. Ich weiß. Eher die Familie, die zu meinem Freundeskreis gehört. Ja, ist mir völlig klar. Es gibt keine gute Lösung. Es gibt jede Lösung ist schwierig, jede Entscheidung. Ich glaube, du hast hier ja auch nochmal angerufen, um mal die Meinung eines Außenstehenden zu hören. Ja. Ich meine vor allem, seit 2 Wochen fresse ich das so ein bisschen in mich rein und also mein Cousin, der Romolo, der das ist halt der Cousin, den ich kontaktieren wollte, aber jetzt bevor ich irgendwie mit niemandem anrufe oder mit niemandem rede, habe ich ihn lieber hier angerufen und ja, verstehe. Wollte dann irgendwie mit jemandem reden, vielleicht eine andere Meinung hören. Eine neutrale Meinung vor allem. Ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt, Mustafa. Ich würde mich jetzt wiederholen, wenn wir weitersprechen. Du hast mir auf jeden Fall sehr geholfen, lieber Domian. Das Problem ist, dass du natürlich jetzt allein entscheiden musst. Das ist deine ganz einsame Geschichte. Die wirst du alleine durchziehen müssen. Alles Gute auf jeden Fall. Hier ist Doris. Doris ist 57. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Doris. Ja, ich rufe wegen der Geschichte der AfD an. Ja. Das ist ja ein komplexes Thema, was gerade in Deutschland so abgeht. Und ich habe im Vorgespräch schon mit einer netten Dame darüber geredet, dass ich immer ein straffer CDU-Wähler war und habe mich jetzt umorientiert. Ich bin zwar kein AfD-Mitglied, bin kurz davor, da dieser Partei beizutreten, aber ich bin immer noch ein bisschen am Überlegen. Aus welchem Bundesland kommst du? Aus Niedersachsen. Aus Niedersachsen. Wir haben jetzt auch wieder die Wahl hier. Ja, ich habe Kommunalwahl, ich weiß. Ja, genau. Ganz genau. Stramm hatte ja jetzt vergangene Woche die Wahl, ne? Ja, genau, ganz genau. Und das war ja grandios, was da abgelaufen ist. Was führt dich weg von der CDU? Was mich persönlich wegführt, ist die Phrasendrescherei. Die Phrasendrescherei? Die Phrasendrescherei, die keine Lösungsansätze teilweise. Bezogen auf? Auf die Flüchtlinge. Mir geht es um die Flüchtlinge. Nur um die Flüchtlinge. Es geht, ist ja, das erstmal aus, jetzt erstmal vorrangig. Ja. Ja. Dass keine Volksnähe mehr da ist. Ich unterbreche mal eben, du meinst mit dass keine Lösungen angeboten werden. Richtig. Du möchtest nicht nur hören, wir schaffen das, sondern du möchtest auch hören, wie man das schafft. Wie man das schafft. Und vor allen Dingen will ich mich nicht bevormunden lassen, wir schaffen das, wer ist wir? Die vielen Helfer, ich bin selber Helfer im Flüchtlingsheim gewesen, habe die Zustände gesehen. Zwischen Christen und Moslems gab es nur Raufereien. Das wäre jetzt mal am Rande. Ich habe da viel erlebt. Ich bin auch nicht mehr so jung. Ich habe da schon ein bisschen Weitsicht. Ich erlebe das Stadtbild, was sich verändert. Wie viele Flüchtlinge leben denn in deinem Ort oder in deiner Stadt? Also für diese kleine Stadt zu viel. Ich glaube, gute Frage, weiß ich nicht genau. Zahl will ich jetzt gar nicht so mutmaßen. Aber du hast subjektiv das Gefühl, dass es zu viele sind? Und viel zu viele. Es ist einfach so, Domian, dass sich das Stadtbild verändert hat, dass die Menschen Angst haben. Und das hörst du an jeder Ecke. Ist denn die Angst begründet? Ist denn schon was passiert? Ja, es passiert sehr viel. Was passiert? Es passiert sehr viel, weil ich auch Neffen bei der Polizei habe, der auch erzählt, wenn ihr alles wissen solltet, dann würdet ihr euch umgucken. Aber das ist wieder auch wieder so eine These, die ich auch nicht immer so für bare Münze nehme, sondern dass ich ja ganz viele Leute erlebe, die sagen, wir haben Angst davor, dass wir ausgeraubt werden und so weiter. Und das ist einfach Fakt. Was ist denn deine? Es gibt ganz viele Diebstähle im Moment. Es gibt ganz viele Belästigungen, die habe ich selbst erlebt. Und das geht gar nicht. Und wie gesagt, ich bin wirklich überhaupt nicht abgeneigt, dass man Menschen hierher holt, die in Anführungsstriche wirklich Hilfe brauchen. Aber ich habe mich mit den Flüchtlingen unterhalten aus Marokko, aus Afghanistan, die schon einen Deutschkurs hatten, ne? Und die dann sagen, ja, wir bleiben hier und hier geht's uns gut. Und das finde ich am Ziel vorbei. Wie viel, es wird ja immerzu jetzt gerade auch noch von Seiten der CSU auch wieder diskutiert, es soll eine Obergrenze, die CSU will eine Obergrenze haben. Die CSU, ja. Wie siehst du das? Die Obergrenze, die steht ja gar nicht mehr zur Debatte. Für mich. Denn wir haben ja durch diese ganzen Rahmenbedingungen, die jetzt geschaffen worden sind, gar nicht mehr diesen großen Zulauf wie 2015. Aber das ist für mich gar nicht mehr so relevant. Für mich ist die Integration Thema Nummer eins. So, jetzt haben wir ziemlich ausführlich über die Flüchtlingsproblematik und deine subjektiven Erfahrungen gesprochen. Ist das der einzige Grund, warum du zur AfD gehen möchtest oder sie wählen möchtest? Nein. Was bietet dir diese Partei noch? Die Partei bietet, es ist nicht der einzige Grund und es geht auch nicht darum, was die Partei mir bietet, sondern es geht für mich persönlich darum, dass es diese Unterschiede in den Glaubensrichtungen, du hast gerade vom Mustafa gehört, die auf uns zukommen, nicht zu wuppen sind in diesem Maße. Denn Integration ist gut und schön, aber dass der Staat macht und tut und pumpt da einen Haufen Geld rein, das ist nicht zu machen. Das ist eine andere Kultur, eine andere Religion, also sind ja fast ausschließlich Muslime, die eine ganz andere Vorstellung haben von ihrem Leben. Und das passt einfach nicht zu unserer freiheitlichen Grundordnung. Nun gibt es ja in der AfD, ich sag mal, unappetitliche Strömungen. Welche meinst du genau? Am Rand. Es gibt überall welche, ne? Naja, ich habe also in der SPD und in der CDU noch nicht solche Äußerungen also gehört. Also Herr Garfield, wenn der einen Finger zeigt, finde ich auch den Stinkefinger zeigt, finde ich auch sehr unappetitlich. Okay, da kann man drüber streiten. Zum Beispiel jetzt, ja, ne? Aber wenn jemand Äußerungen macht, wie Herr Höcke beispielsweise, da sind wir ja schon im unappetitlich politischen Bereich. Stört dich das nicht, dass du ja, damit... Ja, was meinst du genau da? Was Herr Höcke jetzt geäußert hat. Naja, das geht ja jetzt gerade aktuell nicht, aber es geht ja schon sehr in das... Ja, aber was genau meinst du jetzt? In das Völkische, sehr in das Nationale hinein. Keine klare Abgrenzung zur NPD oder zu noch schlimmeren Entwicklungen in die rechte Seite. NPD ist doch jetzt tot, eigentlich. Die AfD ist eine Volkspartei, die sich gerade formiert. Und ich finde, ich habe das Programm gelesen, ich habe auch den Parteitag mir per Livestream angeschaut und ich habe da nichts Böses entdecken können oder Rechtsradikales entdecken können. Es war für mich alles stimmig, was ich jetzt von dieser Seite her erfahren habe und was ein Herr Höcke da manchmal, ich weiß schon, was du meinst, diese Entgleisung, das finde ich auch nicht so richtig, was zum Beispiel Frau von Storch, heißt sie, glaube ich, gesagt hat, dass die Grenzen beschützt werden müssen. Das wurde ja auch alles fehlinterpretiert. Dass man schießen sollte? Dass man schießen soll. Jede Grenze muss beschützt werden. Sie hat ja eigentlich nur zitiert, was eigentlich Grenzschutz ist. Es wurde auch fehlinterpretiert. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, es geht um das Alltagsleben für mich. Ich spreche deine, möchte so eine grundsätzliche Frage ansprechen. Teilst du nicht die Sorge, wenn diese Gruppierung immer mächtiger wird in Deutschland, dass sich dieses Land hin zu einem wieder national orientierteren Staat entwickelt und weg von unserer eigentlich liberalen Gesellschaft, auf die wir so alle so stolz sind? Nee, da habe ich keine Angst drum. Weil ich diese Liberalität in den Programmen der AfD wiederfinde. Nun ist die da habe ich überhaupt keine Angst drum. Nun ist die AfD, was ich ja ganz merkwürdig finde, ja. Was man immer wieder so hört und die Äußerungen, sehr Putin-freundlich. Was sagst du dazu? Ja, ich bin auch Putin-freundlich. Du bist auch Putin-freundlich? Mhm. Aber unabhängig von der AfD jetzt. Schon immer. Das ist ja nur alles andere als ein lupenreiner Demokrat. Das ist er, aber ein lupenreiner Demokrat ist er nicht. Aber er hat ein Riesenland, was er in Anführungsstrichen regieren muss. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was der für eine Leistung da bringen muss. Naja, die haben, da muss nach allen Seiten da irgendwie das alles zusammenhalten. Und ich glaube, diese Aufgabe, die dieser Mann bewältigen muss, die können wir gar nicht abschätzen. Also die USA sind auch ein riesiges Land und da geht es rechtsstaatlich zu. Du vergibst. Es gibt eine Presse, es gibt ein funktionierendes Justizsystem. Okay. Das gibt es in Russland nicht. Es gibt keine freie Presse und es gibt keinen. Ja, wie gesagt, du darfst aber in Russland nicht vergessen, dass Russland in dem vergangenen Jahrhundert vom Zarismus zum Kommunismus gewechselt ist und dass es eine ganz andere Legende ist, als die USA es hinter sich hat. Und wenn du jetzt diese Strömung in den USA siehst, wir wollen nicht hoffen, dass Herr Trump. Ich sag's deshalb, weil der deutsche Wurzeln hat, deswegen mache ich meinen Scherz immer darüber. Nee, ich hab da kein Problem mit diesem Mann. Mit dem hast du auch kein Problem? Nee, mit dem habe ich kein Problem. Aber schau mal, das ist etwas, was mich sehr schaudern lässt. Warum? Das hört man ja immer wieder von FDP, nicht FDP, um Gottes Willen, von AfD-Anhängern, dass so eine gewisse Sympathie für Autokraten oder gar diktatorisch angehauchten Männern da ist. Mhm. Und da wird mir Angst und Bange, wenn dieses ein Vorbild für Deutschland sein soll. Domian, wovor mir Angst und Bange wird, ich war am vergangenen Wochenende auf einer AfD-Veranstaltung. Mhm. Und diese gesamte Veranstaltung wurde von grünen Leuten eingekreist und mit aggressiven Mitteln boykottiert, was mir richtig Angst gemacht hat. Finde ich auch absolut nicht in Ordnung. Das geht gar nicht. Wir leben in einem freien Land, richtig. Das ist eine frei zugelassene Partei und da soll jeder seine Meinung sagen können. Richtig. Und das macht mir im Moment Angst. Aber wir müssen uns nicht fürchten vor einer rot-grünen Diktatur in Deutschland. Vielleicht eher vor einer anderen Diktatur. Vor einer rot-grünen Diktatur würde ich nicht mehr fürchten, ja. Nein. Das finde ich ist so absurd, dass das gar nicht mehr diskutabel ist. Ja, für mich ist es diskutabel. Also ich habe diese gewaltbereiten Menschen erlebt, die einfach nur Hass in ihren Augen haben. Aber sind die Rechten nicht genauso gewaltbereit? Nee, hier gibt es keine große rechte Szene. Wir haben da, wie gesagt, am AfD-Stand gestanden und haben da ganz friedlich Flyer verteilt und so weiter. Und du kannst dir nicht vorstellen, was da abgegangen ist. Wir wurden eingekreist, wir wurden bespuckt, wir wurden beschimpft. Mhm. Obwohl ich noch nicht mal, ich bin nur Besucher gewesen. Ich war noch nicht mal da irgendwie der Initiator. Ich kann mir das gut vorstellen und verurteile das genauso wie du. Davor habe ich mehr Angst. Noch eine andere Frage, Doris. Mhm. Im Prinzip inhaltlich sagt die CSU vieles, was du wahrscheinlich auch für richtig hältst. Würdest du, wenn die CSU sich bundesweit ausdehnt, dann doch lieber zur CSU gehen? Nein. Warum nicht? Weil sie für mich nicht glaubwürdig ist. Warum nicht? Weil über Jahre hinaus ganz viel palavert worden ist und es kommen keine Ergebnisse raus. Die sind ja in einer Koalition, beziehungsweise eine Partei, im Bundestag sind sie ja CDU-CSU-Fraktion. Mhm. Und da kann der Seehofer da palavern, was er will, und am Strich macht er wieder einen Bückling. Und das ist für mich nicht glaubwürdig. Ich würde, also wie gesagt, ich lege mich da schon ziemlich fest. Und das geht, glaube ich, vielen Menschen so. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Programm der AfD gelesen hast, mal richtig in Ruhe gelesen hast. Ja. Wenn nicht, würde ich es dir empfehlen. Da finde ich nichts Schlimmes dran. Das finde ich, und ich finde auch, darauf wollte ich jetzt gerade kommen, der Islam gehört für mich nicht zu Deutschland. Aus dem Grund auch, denn die Menschen zu Deutschland, die Moslems sind? Ja, frage ich. Gehören denn die Menschen zu Deutschland, die Moslems sind? Wenn ein Moslem hier lebt, arbeitet, sein Leben vernünftig lebt und seinen Glauben in seinen vier Wänden praktiziert, habe ich kein Problem damit. Liebe Doris, ja. Danke für das sachliche Gespräch. Ja. Du siehst, dass die bösen Medien und die Lügenpresse Zu der wir ja. Einer Lügenpresse gesagt? Nein, du nicht. Nein, aber nein. Das sagen die ja immer wieder, ja. Dass man ganz ausführlich und ganz sachlich auch über die Thematik sprechen richtig, kann. Richtig. Insofern, das sollte man auch. Und deshalb, Domian, ganz kurz noch. Ich habe vor kurzem mit einer Dame gesprochen, die hat ja gegenüber bei mir ein Wahlbüro, ein Büro von den Grünen, ne? Doris, ich würde dich bitten, da wir jetzt so lange im Gespräch sind, ganz kurz noch, das will ich einfach nochmal sagen. Und sie hat das Gespräch abgelehnt. Mhm. Und das geht nicht, wir müssen im Dialog natürlich, sein. Natürlich, das sehe ich ganz genauso. Insofern, danke für deinen Anruf. Ich danke dir auch. Und alles Gute. Ja. Tschüss, auch. Ciao. Vielen Dank. 0800 220 50 50 und schon geht es weiter mit Kalle. Kalle ist 66. Guten Morgen, Kalle. Ja, guten Abend, Jürgen. Hallo, Kalle. Ich habe eben schon deinem Mitarbeiter gesagt, ich ziehe den Hut vor euch, dass ihr so einen Beitrag eben zugelassen habt, wie von meiner Vorrednerin. Alle Achtung. Und dann zu dir. Mir tut es unheimlich leid, dass du aufhörst. Da wird ein riesengroßes Loch bleiben. Und zu meiner Problematik jetzt, ja. Das Thema, ne, das eben meine Vorrednerin gehabt hat, das ist zwischen mir und meiner Lebensgefährtin. Wir sind seit über 30 Jahren zusammen. Mhm. Wir leben eigentlich recht zurückgezogen. Dieser ganze Themenbereich hat zu Diskussionen geführt, die unheimlich erfrischend, fruchtbar waren. Es war ein Austausch voll gegenseitiger Toleranz. Ich rede jetzt in der Vergangenheitsform, weil dieser Austausch zurzeit nicht möglich ist. Meine Lebensgefährtin ist am Dienstag eingeliefert worden ins Krankenhaus. Sie hat einen lebensbedrohlichen Zustand. Sie ist operiert worden gestern in aller Herrgottsfrühe. Ja, was hat sie? Ja, wenn man das wüsste, sie hat innere Blutungen, weil sie zu spät sich in medizinische Behandlung begeben hat, Hat sie denn eine Grunderkrankung gehabt schon? Ja, die hat sie immer gehabt, aber... Nämlich sie was? Sie ist etwas über 70, sie hatte immer noch Menstruationsblutung, weil sie das nie hat behandeln lassen. Ich habe ihr so oft gesagt, man lass doch mal was machen, du leidest da doch drunter. Und sie sagte, ja, dann muss ich den Rest meines Lebens mit einer Windel rumlaufen. Möchtest du das? Ja, und was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich konnte nur dieses Argument zur Kenntnis nehmen. Wie geht es ihr denn jetzt aktuell heute? Ich bin am gestrigen Abend da gewesen. Sie ist bei Bewusstsein, aber schläft praktisch. Ich habe sie gestreichelt. Darauf reagierte sie nicht. Dann kam eine Ärztin und hat sie etwas deftiger angefasst und da öffnete sie die Augen und sagte zu der Ärztin nur müde und schlafen. Und dann dämmerte sie wieder ein. Ich meine, aber wenn man so hochgradig Schmerztabletten drin hat und Antibiotikum, dann ist das ja auch wohl ganz natürlich. Wie ist denn die Prognose der behandelnden Ärzte? Also der operierender Arzt gestern Morgen hat mir gesagt, zuerst 50-50 und nachher sagte er aber 60-40, weil ich ihn wirklich gebeten habe, mir die Wahrheit zu sagen. 60-40 zum Leben? Dass sie es schafft. Dass sie es schafft, ja. Und die Ärztin heute im Krankenhaus drückte sich nicht so optimistisch aus. Jetzt bist du in großer Sorge. Bitte? Jetzt bist du verständlicherweise in großer Sorge. Ja. Ja. Die Ärztin sagte, wir müssen von Tag zu Tag denken. Und dieses Fehlen jetzt hier meiner Lebensgefährtin, das bereitet mir so unheimlich viele Sorgen. Also ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Wir haben sonst auch nicht immer uns gegenseitig auf der Pelle gehockt, aber wir waren immer in einer Wohnung praktisch. Meine Frau ist ihren Interessen nachgegangen. Ich habe hier meine Bücher gehabt. Nun ist sie ja im Dienstag erst eingeliefert worden, ne, sagst du? Ja. Am Dienstag. Jetzt wollen wir erstmal wirklich die Daumen drücken und hoffen, dass sie über den Berg kommt. Ja. Und wenn das auch noch eine Weile dauern sollte, glaube ich, dass du es schaffen wirst, auch allein zu sein, weil du die Hoffnung vor Augen hast, sie kommt dann wieder. Mhm. Insofern ist, glaube ich, das Allerwichtigste jetzt erstmal zu hoffen, dass es gut geht, sie viel zu besuchen, das wirst du ohnehin sicherlich tun. Ja, ja. Und bei ihr zu sein, ihr ja, Beistand zu leisten und alles zu tun, was du kannst. Ja. Ja, da bin ich auch sehr bemüht, ja. Ich finde, das solltest du jetzt immer im Kopf haben. Das andere würde ich noch gar nicht denken. Jetzt, es wird nur an das Leben gedacht, nicht an den Tod. Wenn sie es schafft, und davon gehen wir jetzt mal alle aus, hat sie denn die Chance, wieder ein relativ normales Leben zu führen danach? Ja, ich denke schon. Das schon. Was genau ist denn da operiert worden, weißt du das? Im Bauchraum. Da sind viele sekundäre Entzündungsherde. Mhm. Aber der ursächliche Entzündungsherd, von dem das wohl ausgestrahlt ist, der konnte bisher nicht lokalisiert worden. Mhm. Deswegen musste man auch einen Bauchschnitt machen. Mhm. Gut, aber jetzt ist sie, und du hast den Eindruck, dass sie da in guten Händen ist? Ja, doch, ja. So, da ist sie jetzt in guten Händen, sie wird beobachtet, sie wird wahrscheinlich gründlichst untersucht. Mhm. Ich drücke die Daumen, Kalle. Ich drücke wirklich die Daumen. Und wenn sie ein bisschen mehr Bewusstsein ist, dann bestelle ihr sehr, sehr herzliche Grüße von mir. Mache ich, ja. Wünsche ihr alles Gute, damit sie bald über den Berg ist und ihr dann noch einen schönen Herbst verbringen könnt, ihr beiden. Dieses Gespräch mit dir hilft mir sehr, weil es so persönlich ist, ne? Das freut mich sehr, Kalle. Und denk immer daran, denk an das Leben und nicht an den Tod. Herzlichen Dank, Domian. Ich wünsche dir für deinen weiteren Weg alles Gute. Dankeschön, Kalle, sehr nett von dir. Auf Wiederhören und tschüss. Ja, tschüss. 1.46 Uhr und hier ist die Martina und die ist 25. Guten Morgen, Martina. Guten Morgen. Hallo, Martina. Hi. Um was geht's bei dir? Ich wurde vor einer Stunde von meinem Freund verlassen. Oh. Beziehungsweise, das stand schon so im Raum und wir hatten schon irgendwie eine Auszeit. Und dann bin ich eben zu ihm hingefahren, hab ihn geküsst und so und dann meinte er so, er kann das nicht und ja. Ah, das ist ja ganz, ganz hart jetzt. Wie lange wart ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Und diese Auszeit, wie lange hat die jetzt, war die schon? Einen Tag. Ach so, na gut, das ist ja doch gar nichts. Ja, man muss dazu sagen, wir hatten eine sehr innige Beziehung. Wir haben in den 2 Jahren richtig viel durchgemacht, auch wegen mir jetzt. Und warum viel durchgemacht mit dir? Ich habe ganz starke Komplexe mit mir selber. Warum? Weil, also ich muss das so sagen, ich war 4 Jahre in Therapie deswegen. Und Psychotherapie. Genau. Nein. Und ich habe wurde irgendwie falsch erzogen, meinte sie. Und ich wurde als Kind immer gedrillt. Und musste immer die Beste sein für meinen Vater jetzt speziell. Also in allen Sachen, egal ob es beim Sport war oder in der Schule. Und wenn nicht, dann gab es halt richtig Stress. Und das projiziere ich jetzt einfach immer auf meine Beziehung. Und sobald eine Frau in Reichweite ist und die irgendwas besser hat als ich, dann, ja, habe ich direkt Angst, meinen Freund zu verlieren. Ach so. Also, anders ausgedrückt, du warst wahnsinnig eifersüchtig. Genau. Und hast ihn verrückt gemacht. Ich mag das Wort nicht, weil immer alle sagen, ja, das ist deine eifersüchtige Freundin, die ist total krank im Kopf und so. Deswegen. Aber letztendlich ist es so, dass du, das ist natürlich, oder es äußert sich in Eifersucht. Ja. So kann man es vielleicht ausdrücken. Ja, richtig krankhaft schon. Mhm. Und das ist auch im Rahmen der Therapie nicht beseitigt worden. Nein, also ich habe das vor ein paar Jahren schon mal 2 Jahre durchgezogen. Da hatte ich noch meinen anderen Freund, mit dem war ich 6 Jahre zusammen. Der hat das so lange mit mir ausgehalten und dann hat die Therapie nichts gebracht. Jetzt habe ich einen neuen Freund seit 2 Jahren, den ich über alles liebe und eigentlich auch heiraten wollte, Kinder kriegen wollte, alles, weil es einfach nur stimmt. Wir passen irgendwie zusammen, nur meine Eifersucht hat jetzt mittlerweile auch alles kaputt gemacht. Vielleicht erklärst du das noch ein bisschen deutlicher. Wann tickst du schon aus? Bei was wirst du richtig eifersüchtig? Also wenn der eine Frau auf der Straße sieht, auch schon, die du gar nicht kennst, und er dahin guckt? Ja, wenn die aufreißend angezogen ist oder also allein wenn die schöne lange Haare hat oder irgendwas. Ich meine, viele sagen mir, ich sehe auch gut aus und Topfigur, was auch immer, aber das geht bei mir ja immer, ne? Okay, wir nehmen mal das Beispiel, du gehst mit deinem Freund über die Straße und euch entgegenkommt eine ganz tolle Frau, sehr elegant oder sehr schön und toll angezogen und er guckt da mal hin, wie man halt so hinguckt und du kriegst es mit. Was sagst du dann zu ihm? Ja, ich frage ihn so, ob er die hübsch findet und stell dann halt so Fragen, ne? Und ob ich mir nicht auch lieber so die Haare machen soll oder mich so verändern soll. Und das machst du immer in solchen Situationen, das geht natürlich einem Mann ziemlich auf die Nerven. Ja, aber ich habe ja auch gute Seiten. Und naja, klar, das will ich ja gar nicht, ich wollte es ja nur so ein bisschen verstehen. Wie ist das, wenn er, darf der sich Sexszenen im Fernsehen angucken? Nein. Nein. Ja, nur das verstehe ich ja nicht, weil ich kann ihm auch alles bieten und dann verstehe ich nicht, warum man das, also klar, alle Männer auf der Welt machen das und das ist alles normal, aber ich verstehe das halt manchmal nicht, warum man andere Frauen dabei zugucken muss, wenn man eine eigene hat und die wirklich alles mit sich machen lässt, so, weil auch nicht eine harmlose Szene im Tatort, eine Sexszene? Das hatten wir letztens sogar noch, da war die Schauspielerin komplett nackt. Und ich weiß halt, dass er jeden Sonntag Tatort guckt und deswegen hat mich das halt dann aufgeregt, weil ich genau weiß, das kann ja immer so sein und wie ist das, wenn ihr zusammen jetzt den Tatort geguckt hättet? Wie reagierst du dann? Ich klappe den Laptop zu. Du machst es zu oder das Gerät aus? Ja. Ohne ihn zu fragen? Ja, weil das ist dann immer so eine Kurzschlussreaktion. Da kann ich nicht gegensteuern. Das passiert einfach. Ich bin in dem Moment nicht ich selbst. Immer wenn ich eifersüchtig bin, bin ich ein ganz anderer Mensch. Weißt du, ob er heimlich oder vielleicht auch nicht heimlich Pornos geguckt hat? Ja. Hat er? Hat er dir erzählt? Nein, ich habe es auf seinem Handy gesehen. Und wie Aber jetzt seit ein paar Wochen eben halt nicht mehr, soweit ich weiß. Und wie war die Reaktion da, als du das gesehen hast? Von mir aus jetzt? Mhm. Ja, ich war wütend, traurig und habe mich dann halt wieder in Frage gestellt, weil ich denke mir dann so, was fehlt ihm an mir? Mhm. So, kann ich ihm irgendwas nicht bieten oder? Du sagst, du hast es auf seinem Handy gesehen, das sieht man ja nicht einfach so. Hast du geschnüffelt? Ja. Wie hat er denn dann immer reagiert, wenn du so überreagiert hast? Also wenn ich ihn gestalkt habe auf seinem Handy, dann ist der immer ganz ausgerastet. Mhm. Kann ich auch verstehen, ich würde das auch nicht wollen. Nein, nehmen wir nur mal so eine Situation, ja das ist natürlich völlig verständlich, aber nehmen wir mal eine Situation, ihr guckt zusammen einen Film, von mir aus auf dem Laptop, und da kommt eine Sexszene, eine harmlose Sexszene, keine pornografische, und der Film ist spannend, vielleicht ein Krimi, und du knallst das Ding zu. Wie reagierte er da? Unterschiedlich, also mal verständnisvoll und sagt so, ja, das war jetzt auch unnötig, das zu gucken und so, oder wenn der Film halt spannend war, dann ist er halt schon böse auf mich und fragt sich dann halt, warum er mit mir sowas nicht gucken kann. Mhm. So, wie ist jetzt seine Begründung, dass er sagt, es geht nicht mehr? Weil die Eifersucht unser ganzes Leben, unsere ganze Beziehung komplett einschränkt. Wir können halt beide nicht mehr wir selbst sein. Mhm. Und machen, was wir wollen, also natürlich normale Sachen machen, was wir wollen, so. Mhm. Ohne dass, also wenn wir alleine sind, wir waren kürzlich im Urlaub, der war traumhaft schön. Aber da waren wir zu zweit, da war alles toll, aber sobald eine Frau dabei ist, die attraktiv ist oder... Aber ich stelle mir sehr schwierig vor, mit dir Urlaub zu machen am Strand zum Beispiel, wo Dutzende von tollen Frauen rumlaufen, nackt vielleicht sogar sind oder leicht bekleidet. Ja, aber das habe ich dann auch so gemacht. Ich habe mich dann da zusammengerissen und wenn die Frauen oben ohne rumgelaufen sind, habe ich das auch gemacht. Ach, dann ist es nicht schlimm. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, war ich da ein anderer Mensch. Vielleicht, weil der Urlaub so gut getan hat oder... Mhm. Also so entspannte Zeiten gab es, wenn nur im Urlaub. Ja, oder wenn ich mal einen guten Tag hatte. Mhm. Wo ich dann halt stabiler war. Aber normalerweise bin ich jeden Tag sehr labil, was das angeht. Was hat er jetzt eigentlich zum... Hat er irgendwas Besonderes noch gemacht mit dir oder gesagt jetzt am Ende? Wie hat er Schluss gemacht? Also gestern hatten wir nochmal ein Gespräch und da habe ich eine Auszeit gewünscht, weil ich selber zu mir finden wollte wieder, dass ich auch wieder normal leben kann und nicht immer mit der Angst, jemanden zu verlieren. Ja, und dann habe ich heute aber gemerkt, dass ich ihn zurückhaben möchte und er wollte halt jetzt gerne doch noch länger eine Auszeit haben. weil er meint, dass ich mich nicht so schnell ändern kann. Und wenn man jetzt genau da wieder weitermacht, dann macht das keinen Sinn, weil wir früher oder später wieder streiten und die Eifersucht dann wieder siegt. Bist du denn im Moment auch noch in einer Therapie? Nein, die ist jetzt gerade wieder vorbei. Also Martina, dass das ein großes Problem ist, brauche ich dir gar nicht zu sagen. Ja, dass das jeden Mann wahnsinnig machen würde und dass das eigentlich der Killer für die Liebe ist, ist ganz eindeutig. Ich finde die Idee mit der Auszeit sehr gut. Aber das schaffe ich nicht. Da musst du dich zwingen zu. Da musst du, wenn du überhaupt eine Chance haben willst, dann musst du dich zwingen dazu. Und ich würde an deiner Stelle überlegen, ob du vielleicht doch noch irgendwas anderes Therapeutisches machen könntest. Da würde ich dich sehr gerne mit meinem Psychologen verbinden, der dir da vielleicht noch ein paar klare Ratschläge geben kann. Vielleicht ja. Dinge, die du noch nicht kennst. Lass ihn jetzt erstmal in Ruhe. Ja, aber ich kann in dem Moment aber nicht vertrauen. Ich habe da Angst. Nee, egal. Du verlierst ihn sonst komplett. Du steigst in seinem Ansehen, wenn du dich jetzt zurückziehst. Das ist eine alte Weisheit in solchen Situationen. Versuch es. Jetzt ruft dich der Jürgen nochmal an, mein Psychologe, okay? Ja, vielen Dank. Viel Glück und alles Gute, Martina. Ja, das wünsche ich dir auch. Ich höre dir immer sehr gerne zu. Dankeschön. Tschüss. Alles Gute. Ciao. So, und hier haben wir noch den Stefan. Stefan ist 34. Guten Morgen, Stefan. Ja, moin, Domian. Oh. Stefan hier. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir wollen gleich loslegen. Das ist kein Problem. Deshalb lege ich auch kurz los zu der Anruferin, die sich zu dem Thema AfD geäußert hat. Ja. Auch besonders zu dem Thema dann diesbezüglich mit den Flüchtlingen und Integration. Was sie gesagt hat, dass die Flüchtlinge oder Moslems ihren Glauben in eigene Wohnung ausüben sollen und dass die nicht zu Deutschland gehören. Also könnte ich ihr fast nochmal Kragen packen, denn Kultur, auch andere Kulturen bereichern auch unsere eigenen Kultur. Mhm. Und das ist dann, wenn das Problem von uns oder von denjenigen, die andere Kultur nicht annehmen. Und das ist sonst auch unvereinbar mit unserem Grundgesetz, denn die Religionsentfaltung, jeder kann seine Religion selber entfalten, wie er das möchte. Mhm. Und wen es nicht passt, der muss ja nicht dran teilnehmen. Ich will Sie jetzt nicht verteidigen, aber ich sage es da mal in meinen Worten. Wir könnten uns doch sicher einigen, du auch, wir beide, dass beide Seiten sich auch an Regeln halten müssen. Ja, das ist selbstverständlich, natürlich. Wir leben nach unseren Gesetzen und Normen. Und danach hat sich jeder zu Recht zu richten. Ne? Aber wenn wir dann gleich von Anfang an eine Grundeinstellung einnehmen, die haben ihren Glauben, ihnen eine Wohnung zu liefern, dann muss man sich nicht wundern, wenn manche dann halt sich von den Deutschen abkoppeln. Alle großen Hochkulturen haben immer davon profitiert, richtig, dass sie mit anderen Kulturen in Kontakt kamen oder sich sogar richtig vermischt haben. Das Mongolische Reich war, also das alte Osmanische Reich, das Römische Reich, die waren alle in einem, ja, und haben andere Religionen akzeptiert. Und nun war diese Anruferin und wie immer wieder oder immer mehr Leute, das sind ja nun keine Nazis. Nimmst du das ernst oder wie erscheinen dir diese Ängste und diese Argumente? Ich nehme sie nicht als Nazis wahr. Ich denke mal, die Ängste kommen eher daher, dass die Politik einfach viel zu wenig Aufklärung bietet. Und ich komme aus einer Stadt, wir haben ein Stadtviertel, da sind, sag ich mal, alle Immigranten in ein Stadtviertel gestopft worden und abgeschottet worden. Mhm. Und ich glaube, das rührt eher auf die Urängste dann hinher oder wie bisher damit umgegangen worden ist, unabhängig von aktueller Flüchtlingspolitik. Wie findest du denn den Satz der Bundeskanzlerin, wir schaffen das? Er ist gewagt. Sag's selbst du. Ja, da der Anfang der Flüchtlingswelle eigentlich noch, das ist nur der Anfang des Eisberges. Du meinst, es kommen noch viel, viel mehr Menschen zu uns? Ja, wenn man sich die ganzen Schwellenländer anschaut, wie viele Flüchtlinge die aufgenommen haben und was dann noch rüberkommen kann, wenn man 20 Jahre weiterschaut, die Hungersnot und Rohstoffknappheit, die sich immer verstärken wird. Mhm. Und das wird sich natürlich in die reichen Länder immer weiter rein verschieben. Mhm. Und das ist natürlich, es ist natürlich, wenn jemand seine Familie nicht mehr ernähren kann, dass er dahin geht, wo es Würde jeder von uns genauso machen. Genau. Stefan, ich bin froh, dass du noch dran gekommen bist und deine Meinung gesagt hast. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich. richtig. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön, ne? Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Volker Tacke. Und morgen Freitagnacht sind wir natürlich auch wieder hier, auch mit der freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.